Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, 1794, Ludwigsburg, den 3. Februar 94. Ich lebe noch, und der ominöse Januar ist vorüber, also hoffentlich noch auf eine Zeit lang Frist. Auch befinde ich mich seit 14 Tagen um vieles leidlicher als die vorhergehenden 2 Monate, wo die Hartnäckigkeit meines Übels mich beinahe gänzlich um meinen Mut gebracht hat. Schreiben konnte ich an keinen Menschen auf Erden, und selbst nicht an dich, so teuer ich es auch bezahlt hätte, auch nur eine halbe Stunde deines Anblicks froh zu sein. Bliebe ich nur so, wie ich jetzt bin, und das Wetter erlaubte es, so würde ich gleich im März auf meine Heimreise denken. Sobald es nur irgend möglich ist, werde ich reisen. Auch dir werde ich mich dann wieder näher wissen, und alles kann seinen alten Gang wieder gehen. Du kannst vielleicht die auf das vergangene Jahr projektierte Reise dieses Jahr nachholen, und so habe ich auf den kommenden Sommer doch fröhliche Erwartungen. Meine Frau ist noch immer recht erträglich wohlauf, und der Kleine ist wie das Leben. Er macht mir jetzt schon überaus viel Freude, und seine Lebhaftigkeit gibt mir Hoffnung, dass er in 6 bis 8 Monaten schon närrisches Zeug machen wird. So sieht es bei uns aus, und also besser, als mein langes Stillschweigen dich vielleicht erwarten ließ. In einigen Wochen kann ich dir vielleicht einen Teil meiner ästhetischen Briefe abgeschrieben schicken, weil ich doch keine Möglichkeit sah, auf die Ostermesse mehr als einen Band fertig machen zu können, so habe ich Göschen noch gar nichts geschickt und werde das Manuskript also wenigstens noch 4 Monate im Pult behalten. Auch bin ich noch gar nicht weit gekommen, der Materie nach, nämlich, obgleich die fertigen Briefe gegen 14 gedruckte Bogen ausmachen dürften. Über den Begriff der Schönheit habe ich mich noch gar nicht eingelassen und bin auch jetzt noch nicht so weit, weil ich erst eine allgemeine Betrachtung über den Zusammenhang der schönen Empfindungen mit der ganzen Kultur und überhaupt über die ästhetische Erziehung der Menschen voranschickte. Kurz in den ersten 10 Bogen meiner Briefe ist der Stoff aus meinen Künstlern philosophisch ausgeführt. Es lag mir daran, die schwankenden Begriffe über das Schöne der Form und die Grenzen seines Gebrauchs im Denken und Handeln zu berichtigen, den Grund alter Vorurteile dagegen zu untersuchen und wegzuräumen und über diesen so oft ventilierten und ebenso einseitig verteidigten als einseitig angefochtenen Gegenstand ins Reine zu kommen. Diesen Zweck habe ich, denke ich, erreicht. Und bei der Strenge, mit der ich zu Werke gegangen bin, glaube ich, die eigentliche Sphäre des Schönen gegen jeden Anspruch, der künftig dagegen gemacht werden könnte, völlig gesichert zu haben. Von dem Einfluss des Schönen auf den Menschen komme ich auf den Einfluss der Theorie auf die Beurteilung und Erzeugung des Schönen und untersuche erst, was man sich von einer Theorie des Schönen zu erwarten und besonders in Rücksicht auf die hervorbringende Kunst zu versprechen hat. Dies führt mich natürlicherweise auf die von aller Theorie unabhängige Erzeugung des Originalschönen durch das Genie. Hier bin ich gerade jetzt, und es wird mir gar schwer, über den Begriff des Genies mit mir einig zu werden. In Kants Kritik der Urteilskraft werden darüber sehr bedeutende Winke gegeben, aber sie sind noch gar nicht befriedigend. Vielleicht finde ich nachher noch Zeit, dir den Faden meiner Ideen kürzlich mitzuteilen. Wenn das Genie durch seine Produkte die Regel gegeben hat, so kann die Wissenschaft diese Regeln sammeln, vergleichen und versuchen, ob sie unter eine noch allgemeinere und endlich unter einen einzigen Grundsatz zu bringen sind. Da sie aber von der Erfahrung ausgeht, so hat sie auch nur die eingeschränkte Autorität empirischer Wissenschaften. Sie kann bloß zu einer verständigen Nachahmung gegebener Fälle, aber niemals zu einer positiven Erweiterung führen. Alle Erweiterung in der Kunst muss von dem Genie kommen. Die Kritik führt bloß zur Fehlerlosigkeit. Hier nehme ich mir nun Gelegenheit, aus Gründen zu deduzieren, was von empirischen Wissenschaften zu erwarten ist. Und aus der Art, wie die Wissenschaft des Schönen entsteht, da zu tun, was sie zu leisten imstand ist. Ich bestimme also zuerst die Methode, nach der sie errichtet werden muss, und dann zeige ich ihr Gebiet und ihre Grenze. Nach diesen Vorbereitungen gehe ich dann an die Sache selbst, und zwar fange ich damit an, den Begriff der schönen Kunst erst in seine zwei Bestandteile aufzulösen, aus deren Vermischung schon so viele Konfusion in die Kritik gekommen ist. Diese zwei Bestandteile sind erstens Kunst und zweitens schöne Kunst. Als Kunst steht die schöne Kunst unter technischen Regeln, welche man ja nicht mit den ästhetischen verwechseln darf. Jedes Produkt der schönen Künste nämlich ist immer zugleich die Ausführung eines objektiven Zweckes, und die Schönheit an demselben ist bloß eine Eigenschaft dieser Ausführung. Jener objektive Zweck nun unterwirft es bestimmten Regeln, welche sich ebenso leicht wie die Regeln zu den mechanischen Künsten bestimmen lassen. Die Beobachtung dieser Regeln kann aber einem Werke der schönen Kunst bloß das Verdienst der Wahrheit verschaffen, wenn es eine Nachahmung der Natur sein soll, oder wenn es nur einer Idee und keinem Naturprodukt gemäß sein soll, wie zum Beispiel architektonische Werke, das Verdienst der objektiven Zweckmäßigkeit, Brauchbarkeit. Aber sehr oft geschieht es, dass man ein Urteil des Geschmacks zu fällen glaubt, wenn man bloß über diese technische Vollkommenheit urteilt, und daher rührt es, dass man in den Begriff der Schönheit Eigenschaften aufgenommen hat, welche bloß der Wahrheit und der Brauchbarkeit gelten. Scheidet man nun aber das Technische von dem Ästhetischen und trennt von dem Begriffe der Spezies, der schönen Kunst, was bloß den Begriff der Gattung Kunst schlechtweg angeht, so ist man erst auf dem rechten Wege zur Entdeckung der Schönheitsregeln. Wenn ich nun auf diesem Weg den reinen Begriff der Schönheit, der aber freilich nur empirische Autorität hat, gefunden habe, so ist mit demselben auch der erste Grundsatz aller schönen Künste als schöner Künste gegeben. Ich bringe denselben also wieder in die Erfahrung zurück und halte ihn gegen die verschiedenen Gattungen möglicher Darstellung, woraus denn die besonderen Grundsätze der einzelnen schönen Künste hervorgehen werden. Alsdann wird es darauf ankommen, wie weit ich mich auf die Theorie dieser einzelnen Künste einlassen will. Die Künste selbst teile ich generaliter ein nach ihrem Zweck, weil dieser die allgemeinen Regeln bestimmt, spezifiziere sie aber nach ihrem Material und ihrer Form, weil daraus die besonderen Regeln entspringen. Die Haupteinteilung ist also erstens in Künste des Bedürfnisses und zweitens in Künste der Freiheit. Künste des Bedürfnisses nenne ich alle, welche Objekte für einen physischen Gebrauch bearbeiten und wo dieser die Form des Objekts bestimmt. Alle Form aber lässt einige Schönheit zu, weil keine durch ihren Zweck so scharf bestimmt sein kann, dass der Imagination nicht noch etwas dabei überlassen wäre. Davon ist kein einziges Handwerk ausgenommen. Insofern nun in allen Künsten des Bedürfnisses dem Geschmack wenigstens etwas anheimgestellt ist, verdienen sie in einer Übersicht des ganzen Gebiets der freien Künste eine Erwähnung. Die Künste des Bedürfnisses bearbeiten entweder Sachen oder Gedanken oder Handlungen. Mit den ersten beschäftigt sich die Architektur in weitester Bedeutung, worunter alle Gerätschaften, Bekleidungen, Arrangements und so fort begriffen sind, mit Gedanken die Beredsamkeit, mit Handlungen die schöne Lebensart. Ausnahmen sind bei keiner Einteilung zu vermeiden und sie finden sich auch hier. Sowohl der architektonische Künstler als der Redner und der handelnde Mensch haben in gewissen Fällen bloß einen ästhetischen Zweck und dann gehören ihre Produkte in die Klasse der eigentlich schönen Künste. So zum Beispiel die schöne Architektur von Tempeln, Triumphbogen etc., von Vasen etc., die schönen Zimmerverzierungen, so die Tanzkunst, Schauspielkunst, Unterhaltung. Künste der Freiheit nenne ich diejenigen, welche zu ihrem eigentlichen Zweck haben, in der freien Betrachtung zu ergötzen. Schöne Künste in weiterer Bedeutung. Jedes schöne Kunstwerk führt aber immer einen doppelten Zweck aus und auf die Art und Weise, wie sich diese zweierlei Zwecke zueinander verhalten, gründet sich die Unterabteilung der schönen Künste. Jedes Werk der schönen Kunst nämlich hat einen objektiven Zweck, den es ankündigt und der ihm gleichsam seinen Körper verschafft. Der Bildhauer will einen Menschen nachahmen, der Musiker will Gemütsbewegungen der Form nach ausdrücken, der Dichter will eben das der Materie nach tun und so fort. Jedes schöne Kunstwerk aber hat zugleich den subjektiven Zweck, den es verschweigt, ob es gleich sehr oft der vornehmste Zweck ist, durch die Art, wie es jenen objektiven Zweck ausführt, den Geschmack zu ergötzen. Der Bildhauer befriedigt durch objektive Zweckmäßigkeit, Wahrheit der Darstellung, meinen Verstand, durch subjektive Zweckmäßigkeit, Schönheit meinen Geschmack. Das Letzte allein macht ihn zum schönen Künstler. Nun kommt es darauf an, ob der objektive Zweck bloß um des subjektiven Willen da ist oder ob er auch unabhängig von diesem, der Schönheit, den Künstler interessiert. Doch muss es in dem letztern Falle kein physischer, sondern auch ein ästhetischer Zweck sein, weil das Produkt sonst unter die Künste der Freiheit gerechnet werden müsste. Darauf gründet sich die Einteilung der Künste in schöne Künste in strengster Bedeutung, weil hier alles bloß auf Schönheit zielt und in Künste des Affekts. Eine Einteilung, von der ich dir ein andermal Rechenschaft geben will. Dein S.